einen Knochen da, einen Zahn dort, ein Stück weiter ein Horn, das ist für uns. In der Hitze, in der Kälte, ein Lachen wie eine Wunde, auf allen Flächen Brandzeichen. Oder Walter Benjamin, das dialektische Bild ist ein Kugelblitz, der über den Horizont des Vergangenen läuft. Oder der Togo-Bauer, die Weißen denken zu viel. Und dann machen sie viele Sachen, und je mehr sie machen, desto mehr denken sie. Und dann verdienen sie viel Geld, und wenn sie viel Geld haben, machen sie sich Sorgen, dass das Geld verloren gehen könnte und sie keines mehr haben. Dann denken sie noch mehr und machen noch mehr Geld und haben nie genug. Dann sind sie nicht mehr ruhig. So kommt es, dass sie nicht glücklich sind. Oder Franz Fanon: Verzichten wir doch auf dieses Europa, das ständig von Menschen spricht und ihn gleichzeitig überall massakriert. Man kann auch Amerika sagen. Dann geht es vorbei. Alles geht vorbei. Ich bin schon wieder weit weg. Ich habe noch eine Geschichte in weiter Ferne. Ich erwarte mich in der Ferne, damit meine Geschichte beginne, damit sie ende. Und schon wieder kann diese Stimme nicht meine sein. Mit Lärm fängt es an und bleibt lärmig. Unsere erste Verbindung nach draußen führt ins Chaotische, Sinnliche, zeigt uns die nicht bewältigbare Vielfalt der Dinge und zwingt uns zur Ordnung, zwingt uns ins Dazwischen. Der Lärm ist zerstörerisch und schreckenerregend, aber notwendig, weil Ordnung und flache Wiederholung Nachbarn des Todes sind. Lärm, lässt man sich darauf ein, führt zu Stille. Philosophie dürfte man eigentlich nur dichten, findet man als überraschende Bemerkung bei Wittgenstein. Es finden Überkreuzungen statt, wir sehen Ähnlichkeiten und Verwandtschaften, ein Ästhetisierungsprozess läuft bis in die Wissenschaften hinein, aber nicht als Harmonisierung und Verschönerung, sondern als Brüche, Fragiles, Zerstörtes. Es sind Experimente und Versuche. Uns bleibt, wie Hans Blumenberg sagt, keine andere Möglichkeit als die eines Schiffbaus aus dem Schiffbruch. Also die Poesie in der Wissenschaft aufgehen lassen oder umgekehrt oder als Antipode einsetzen oder, was ich präferiere, ineinander schachteln, durcheinanderwirbeln, den Sog herstellen, die Revolte, den Aufruhr und die Stille. Eine alte Geschichte immer wieder verdrängt und immer wieder da, das Chaotische, aber auch das andere, die Ordnung. Das Eingrenzen. Philosophen heben auf und ordnen. Die Wissenschaft denken heißt, sie der Metaphysik, dem Mythos oder der Poesie entgegenstellen. Die Wissenschaften von Menschen denken heißt, sie von den Naturwissenschaften unterscheiden. Die Sprachwissenschaft denken heißt, sie von der Ethnologie oder der Psychologie unterscheiden. So werden Abstände geschaffen, die auf höherem Niveau aufgehoben sind, weil sie von der Stufenleiter abhängen, auf der sich die Gliederung vollzieht. Werden Sie auf höherem Niveau aufgehoben? Lévi-Strauss plädiert in diesem Zusammenhang für einen ungezwungenen Gebrauch der Philosophie. Er empfiehlt der Philosophie, gegenüber keinen Respekt zu haben und behält sich das Recht vor, in jedem Buch, in jedem Satz eines jeden Buches verschiedene Stilarten zu gebrauchen, wie gewisse Maler und Musiker es tun. Es ist nicht sein Ziel, ein System aufzubauen, sondern sich alle Mittel zu bedienen, jedes beliebige Schema aufzunehmen, das in den Öffentlichkeitsbereich der philosophischen Tradition gefallen ist. Wenn er nur helfen könne, die einmalige Würze eines Lebensstils, einer Institution, eines Glaubens, einer Vorstellungsgruppe fühlen zu lassen, das genüge. Die philosophischen Betrachtungen seien nur improvisierte Sockel, auf die man wertvolle Gegenstände platzieren kann, um sie herauszustellen. Pour atteindre le réel, il faut d'abord écarter le vécu, sagt Lévi-Strauss, um in die Realität zu gelangen, muss man zuerst das Gelebte ausklammern. Und gleichzeitig spricht er vom Rohen und Gekochten, vom Honig zur Asche, von der Senate der guten Manieren, der Fuge der fünf Sinne, der Kantate der Beutelratte, Ambivalenzen. Es sucht Strukturen, Analogien, wandert der Semiotik entlang. Er balanciert zwischen dem Heißen und dem Kalten. Trotzdem hat das abstrakt Kühle Schule gemacht. Früh sagte Saussure, die Seminologie wäre eine Wissenschaft, welche das Leben der Zeichen im Rahmen des sozialen Lebens untersucht. Sie würde uns lehren, worin die Zeichen bestehen und welche Gesetze sie regieren. Oder Wittgenstein, was zum Wesen der Welt gehört, lässt sich eben nicht sagen. Und die Philosophie, wenn sie etwas sagen könnte, müsste das Wesen der Welt beschreiben. Das Wesen der Sprache aber ist ein Bild des Wesens der Welt. Und die Philosophie als Verwalterin der Grammatik kann tatsächlich das Wesen der Welt erfassen, nicht nur in Sätzen der Sprache, sondern in den Regeln für diese Sprache, die unsinnige Zeichenverbindungen ausschließen. Aber keine unsinnigen Zeichenverbindungen? Und warum keine unsinnigen Zeichenverbindungen? Keine Poesie, obwohl wir erinnern uns? Foucaults Antwort: Unser System befasst sich in keiner Weise mit den Beziehungen des Menschen zur Welt. Die Probleme der Realität, das Problem des künstlerischen Schaffens, des Glücks und die Zwangsvorstellungen, die es in keiner Weise verdienen, theoretische Probleme zu sein, sind auszuschalten. Im Augenblick ist es die Aufgabe, uns endgültig vom Humanismus zu befreien. Die Geschichte sammelt das, was gesagt und gemacht wird. Sie bleibt an der Oberfläche der Dinge und lässt sich einlullen durch den Lärm der Ereignisse. Das gilt es in Richtung einer Archäologie zu durchbrechen, wobei dieses Wort vor allem meint, graben, wühlen. Foucault findet große Sentenzen, um darzulegen, wie schade es ist, dass wir von der Zeit getrieben sind, getrieben durch eine Welt, die wir nicht beherrschen. Dass wir sprechen müssen, ohne zu wissen, wovon wir sprechen. Les mots et les choses, die Wörter und die Dinge, sind ein Echo auf Wittgensteins Sprachspiele. Rhetorisch fragt Foucault, ob der Mensch wirklich existiere, und in paradoxer Verlängerung dieser Idee, ob es, wie Nietzsche angekündigt hat, den Menschen bald nicht mehr geben werde, ob also nicht der Mensch schon lange am Verschwinden ist und nicht aufhört zu verschwinden. Der Mensch als ein im Sand gemaltes Gesicht am Meeresstrand. Der Mensch als ein gemaltes Gesicht am Meeresstrand. Dagegen das System, die Systeme, Teilsysteme, Subsysteme, Systempartikeln Heißenbüttel schreibt in einem seiner Texte, wir aber machen uns ein System. Dieses System ist ein Gerüst aus Koordinaten, Konstanten, Varianten, Schlüsseln und so weiter. Wenn wir das System fertig haben, wissen wir Bescheid. Worüber Bescheid? Was wollen wir wissen? Haben wir es aus Wissenschaft gemacht? Oder um klar zu sehen? Oder um was damit anzufangen? Aber was denn dann? Die rigorose Rückbeziehung und Kodifizierung aller Daten auf Modelle hat Folgen. Die Form allein zählt für den Blick des Betrachters. Kein Inhalt wird als Material zugelassen, der nicht Anzeichen enthält, dass es sich in der gewünschten Art im Modell interpretieren lässt. Nicht weit entfernt vom Systemdenken die marxistische Theorien, in gewisser Weise Vorläufer. Mehrwert, Akkumulation und vieles andere waren die Stichwörter der 70er. Altehrwürdiges und darunter für manchen zentral das Konzept der Totalität. Das Ganze. Georg Lukas, nicht die Vorherrschaft der ökonomischen Motive in der Geschichtserklärung unterscheidet den Marxismus von der bürgerlichen Wissenschaft, sondern der Gesichtspunkt der Totalität. Mir am Jura-Südfuß in einer kleinen ex-deutschen Reichsstadt geboren, blieb das Wort Totalität ein Gräuel und die Sache dubios, obwohl ich mir zugeben musste, dass wenn ich seinerzeit Heideggers Sein und Zeit akzeptierte, in dieses Denken hineinfiel, es nicht einzusehen war, weshalb ich später Totalität so konsequent ablehnte. Wahrscheinlich, vermute ich, lag es am Wort. Es lag zu nah am Totalitarismus, dem mir politisch Ungeheuren. Und am Ganzen, dass es nicht geben kann. Unter Marxisten war man sich im Übrigen nicht einig. Seebach, das Ganze liegt außerhalb der Reichweite wissenschaftlicher Analyse. Denn jede Einheit, gleich welcher Art, kann nur begriffen werden als integriert in einem viel weiteren System, zu dessen Element sie wird. Das wirklich Ganze ist nichts anderes als das letzte System, das alle Untersysteme einschließt, ohne selbst zu Ende gedacht werden zu können. Und außerdem ist die wissenschaftliche Tätigkeit auch dort, wo sie konstruiert und kombiniert analytisch, weil sie mit Variablen arbeitet, die vorher isoliert worden sind. Ähnlich übrigens später Niklas Luhmann. Der Antihumanismus definierte dabei den Menschen nie direkt, nie in verbindlicher Weise, sondern nur apropos, zum Beispiel apropos des etymologischen Feldes oder als Ort für die Lokalisierung von Konzepten oder als Mittel der Produktion. Schlüsselworte und polemische Waffe blieb das Konzept. Jenseits des kreativen Künstlers produziere die Kunst den Künstler und dessen Werk. Jenseits des Denkens sei es das Gedachte, das Denke. So oder so ein Aufstand, ohne Zweifel, ein Vatermord, Sartre und mit ihm der Existenzialismus als Opfer. Gegen die Wärme des Humanismus, die Kälte der Strukturen. Aber es hat keine 20 Jahre gedauert, bis Jacques Derrida sich wieder an Heideggers Sätze hängt, in ihnen herumwühlt, sie sortiert, strafft, ergänzt, ajustiert an die Moderne und aus dem beschaulich ländlichen Diskurs Heideggers einen fiebrig schürfenden urbanen Diskurs findet. Zeitgeist hierzulande. Er spitzte sich philosophisch nach dem nahezu Verschwinden der binnenmarxistischen Philosophiediskussion in Big Germany auf die Spätvariante der kritischen Theorie und auf die Luhmannsche Systemtheorie zu. Kritisch betrachtet von außen, von der von mir hochgeschätzten phänomenologischen Sichtweise. Der Philosoph Jürgen Habermas spricht seit seiner sprachanalytischen Phase von kommunikativer Kompetenz, ein offener Dialog unter Gleichberechtigten und Kompetenten, eine wunderschön gut durchdacht und idealistische Version und Vision. In Glücksfällen ein Glück, in der Kunst kann es vorkommen, auch im Wissenschaftsdiskurs, auch im Leben. Obwohl ich es beim Herrschenden narzisstisch sich selbst hochspielen für die Ausnahme halte. Habermas Kontrahent Niklas Luhmann dachte lieber in Systempotenzialen, die autopoetisch reagieren, selbstreferenziell, das Individuum bleibt, wie bei Foucault, strikt draußen. Das Subjekt ist nicht wie bei den Strukturalisten tot, aber ausgeklammert. Alles wird in der selbstreferenziellen Mühle gemahlen, subjektfrei. Auch die Kunst gerät so zum autonomen System. Sie volviert in sich. Die Larpular-Bewegung hat das so gesehen. Man lebt wie in der Scientific Community, in einer Kunst-Community. Das hilft, treibt Fantasie hervor und schadet. Autopoetisches neigt zum Ausschließen und zum Erlahmen. Im eigenen Saft schmoren ist die eine Möglichkeit, permanentes Überschreiten, Auflösen, Neumischen, die Neugier in alle möglichen Bereiche schicken, die andere Möglichkeit. Auflösen, vermischen, ist ein ordentlicher Ansatz, hochkomplex und in der Binnenproblematik flexibel. Und doch eher Ordnung. Eher Ordnung blieb die Devise, jedenfalls bei den Geisteswissenschaften, während die Naturwissenschaften Chaostheorien entwarfen, die in ihren Mutmaßungen vorübergehende Plausibilität bringen. Sie erzählen uns Geschichten, wie die vom Schwarzen Loch zum Beispiel. Sie erzählen uns Geschichten. Ich habe daraus gelernt, jenseits der Systemgrenzen zu wildern, das Streunende, Vagabundierende, Nomadisierende und Freche, das Unsichere, Tastende, das Hin und Her, Zögern und Probieren, das eine Bild finden und das Chaos, das Terrain der Obsession. Nicht als Lustwiese, eher als Minenfeld. Hitze. Das Fremde ernst nehmen, mit eigenen und fremden Augen zu sehen anfangen, was andere machen, Ärmere, Wütendere, die aus der Unterdrückung kommen und gleichzeitig aus einer reichen und verdorbenen Vergangenheit. Gucken und staunen. Wir fangen langsam an zuzugeben, was wir schon wissen. Wir sind alle Exoten oder Spinner, verquere Träumer und Tänzer, aber auch Realisten. Sehen als ein Akt der Übereinstimmung postuliert zwischen dem, der betrachtet, und jenem, das er betrachtet. Indem die Augen dies oder jenes sehen, bestätigen sie die Wirklichkeit dessen, was sie sehen, und sie bestätigen ihre eigene Wirklichkeit. Spiegelglück. Ich erkenne mich in dem, was ich erkenne, ich entdecke mich in meinen Bildern. Und gleich die bittere Retourkutsche. Ich erkenne mich weder in dem, was ich sehe, noch erkenne ich das vorgegebene Objekt. Die Welt ist weggegangen, von selbst, ich weiß nicht wohin, es gibt keine Welt. Oder ich bin es, der weggegangen ist, es gibt kein Wo. Es gibt eine Spalte, in der geologischen Bedeutung keine Lücke, sondern eine Kluft. Und da hinein stürzen die Bilder. Die Wunde, die Stille, die Leere. Der Dreck verdichtet sich. Die Käfige, gewaltsam aufgerüttelt, aber immer noch Käfige. Ein paar Schwalben fragen nach dem Mond. Das Ich ist kein Gegenstand. Die Vulkane halten die Augen offen. Alles, was wir denken, könnte auch anders sein. Ein Kind sagt Zeit. In der Hitze, in der Kälte, ein Lachen wie eine Wunde auf allen Flächen Brandzeichen. stigmatischer Baum beginnt an einem Punkt S und pflanzt sich dichotomisch, pflanzt sich. There is nothing to show. Syntagmatischer Baum in jeder Pore meiner Haut. Wachsen Babys zur Pforte des Paradieses, dichotomisch. Ein Zeichen macht sich auf den Weg. Ein Zeichen macht sich auf den Weg, während der monomane Verfolger unermüdlich während der Verfolger ruft. To maintain eyes and ears. Gott bleibt ein Hummer oder eine Doppelzange, bleibt double bind, double bind. Zwischen Est und Et. Harmony of pen, harmony of quack. Quack, quack, quack, quack. Es wachsen dazwischen Luftstränge. Victory over experience all over. So ungefähr das Licht des Spielfeldes, übrig gebliebenes als Sprachrohr, eine Hand, zwei Hände, viele und das gesagt weiter, weil kein von allem. Better to fail. First back onto void. Der Wolf und die sieben Geißlein. Der Wolf und die sieben Geißlein. Can't you stop projecting? Can't you stop den Vater? Staatkultur gegen Steckkultur. Das Loch in einem Land ohne Wasser, die Kastration. Die Wölfe sind auf die Seite der Gesellschaftsmaschine übergegangen. Sieben Wölfe again and again again, sieben mal sieben. Der Dreck verdichtet sich. Die Käfige gewaltsam aufgerüttelt, aber immer noch Käfige. Ein paar Schwalben fragen nach dem Mond. Sagen die Beobachteten, der organlose Körper ist kein toter Körper. Sagen die Beobachteten, Beobachter, der Dreck verdichtet sich. Danke. Danke schön.